Zu- und Abwanderung in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die vier Besatzungszonen, in die Restdeutschland aufgeteilt war, rund 14 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen Siedlungsgebieten im Osten und dem ehemaligen Reichsgebiet östlich von Oder und Neiße auf. Im Osten war die deutsche Sprachgrenze 1950 etwa wieder da angekommen, wo sie 800 Jahre zuvor gestanden hatte. Die Landsleute wurden in die stürmisch wachsende westdeutsche Wirtschaft schnell integriert, reichten aber für den Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft ab Anfang der 60er Jahre nicht mehr aus. Von Ende der 50er Jahre bis 1973, Anwerbestopp, holte die Bundesrepublik Deutschland Millionen von Gastarbeitern nach Deutschland. Zur Zeit des Anwerbestopps 1973 betrug deren Zahl etwa 2,6 Millionen. Bereits seit Ende der 60er Jahre hatte bei vielen Gastarbeitern der Familiennachzug eingesetzt. Hier gab es allerdings sehr unterschiedliche Verhaltensmuster. So gingen von den etwa 2 Millionen italienischen Gastarbeitern, die bis 1973 angeworben wurden, die meisten nach einigen Jahren wieder in ihre Heimat zurück. Heute leben noch etwa 550.000 Italiener in Deutschland. Von den etwa 750.000 Türken, die ebenfalls bis 1973 angeworben wurden, blieben dagegen die meisten in Deutschland und holten ihre Familien nach. Heute leben rund 3 Millionen Menschen türkischer Herkunft in Deutschland. Ihr Anteil an den Geburten ist doppelt so hoch wie der Bevölkerungsanteil und nimmt weiter zu. Die Zuwanderung aus Ost- und Südeuropa ist schon seit Jahren weitgehend zum Erliegen gekommen. Die südeuropäischen Einwanderer sind, soweit sie hier blieben, gut integriert. Die knapp 4 Millionen zugewanderten Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion machen nach anfänglichen Schwierigkeiten sehr gute Integrationsfortschritte. Ihre Erfolge im Bildungswesen sind überdurchschnittlich. Gleiches gilt für andere Zuwanderer aus osteuropäischen Ländern. Für den Arbeitsmarkt und für das Bildungswesen sind sie durchweg eine Bereicherung. Aus heutiger Sicht war die Gastarbeitereinwanderung in den 60er und 70er Jahren ein gigantischer Irrtum. Großenteils wurden die Arbeiter eingesetzt in Industrien, die sterbende Industrien waren. Dies verlangsamte den unvermeidlichen Strukturwandel und verstellte den Blick auf das Beunruhigende des Geburtenrückgangs in Deutschland. Dessen Folgen werden durch den Zuzug von Migranten nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Gleicht sich nämlich die Geburtenrate der Migranten mit der Zeit der niedrigen deutschen Geburtenrate an, so ändert sich nichts an dem grundsätzlichen Problem, dass die Generation der Enkel immer nur halb so groß ist wie die Generation der Großeltern. Denn das ist der Fall bei einer Fertilitätsrate von 1,4. Das bedeutet zugleich, dass die Bevölkerung in 4 Generationen um 3/4 schrumpft und stets die Hälfte der Einwohner älter ist als 50 Jahre. Das soziale und wirtschaftliche Leben muss unter solchen Bedingungen ganz anders organisiert werden. Bleibt die Geburtenrate der Migranten dagegen dauerhaft höher als die der autochthonen Bevölkerung, so werden Staat und Gesellschaft im Laufe weniger Generationen von den Migranten übernommen. Damit wäre das Argument widerlegt, die niedrige deutsche Geburtenrate sei die quasi schicksalhafte Konsequenz der Modernisierung. Denn wenn das zuträfe, könnten ja auch die Migranten dauerhaft keine höhere Geburtenrate haben. Viele Deutsche geben sich gerne der Illusion hin, Zuwanderung könne irgendeines unserer demografischen Probleme lösen und es könne sogar gelingen, in großer Zahl qualifizierte Zuwanderer anzuziehen. Dabei stehen diese, und das gilt für ganz Europa, gar nicht zur Verfügung, beziehungsweise gehen lieber in ein englischsprachiges Land. Für Deutschland und Europa bleibt nur der Zuzug aus Nordafrika und Nahost eine realistische Option. Ob es eine wünschenswerte ist, werden wir sehen. Stets gilt, dass jene, die arbeiten, für die bezahlen müssen, die nicht arbeiten. 2007 kamen in Deutschland auf 100 Menschen mit einem überwiegenden Einkommen aus Erwerbstätigkeit 68,7 Menschen, die von Renten oder Sozialtransfers lebten. Für Menschen ohne Migrationshintergrund betrug die Relation 70,6%. Die Migranten haben also trotz ihres wesentlich günstigeren Altersaufbaus gemessen an dieser Relation demografisch kaum entlastend gewirkt. Belastbare empirisch-statistische Analysen, ob die Gastarbeiter und deren Familien für Deutschland überhaupt einen Beitrag zum Wohlstand erbracht haben oder erbringen werden, gibt es nicht. Für Italiener, Spanier und Portugiesen wird man diese Frage wohl bejahen können, weil ihr Familiennachzug geringer war und die meisten wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind. Für Türken und Marokkaner wird man sie womöglich verneinen müssen. Zu groß ist das Missverhältnis zwischen der Zahl der ursprünglichen Gastarbeiter und dem dadurch ausgelösten Nachzug großer Familienverbände.